Alle Bürger in der TVRK genießen ein gesichertes Leben mit genügender Erholung und Gesundheitspflege. Dafür sorgen das allgemeine kostenlose medizinische Betreuungssystem und das Sozialversicherungssystem unter der volksverbundenen Politik der Partei der Arbeit Koreas und des Staates. Die Wohltaten vom Sozialversicherungssystem erfolgen auf staatliche und soziale Kosten und sind gesetzlich fest garantiert. In seiner Schlussrede auf der Tagung des Präsidiums des Provisorischen Volkskomitees Nordkoreas im Dezember zu C35 1946 über die Inkraftsetzung des Sozialversicherungsgesetzes erklärte der Präsident Kim Il-sung, dass für die Gewährleistung der guten Gesundheit und des gesicherten Lebens der Arbeiter und Angestellten sowie ihrer Familienangehörigen das Sozialversicherungsgesetz verabschiedet werde. Mit der Weiterentwicklung der Wirtschaftskraft des Landes und mit der Verbesserung des materiellen und kulturellen Lebens des Volkes nehmen in der TVRK die finanziellen Mittel für die Sozialversicherung im Staatsbudget ständig zu.